Die Persönlichkeiten verschiedener Länder unterstützen die Gerichtssache der Koreaner voll und ganz. In ihrer gemeinsamen Glückwunschadresse erwähnten die Anhänger der Zuzidologie aus Russland, Weißrussland, Kasachstan, der Ukraine und Moldawien, wie Vorsitzender der russischen Zungenpolitik Studentengesellschaft der Jugend. Die selbstverteidigenden Atomstreitkräfte der DVK seien ein wertvoller Degen für Frieden auf der Koreanschnappinsel und in der Welt. Der Leiter der schwedischen Suzidologie-Studentengruppe und der Vorsitzende des Nationalen Ständigen Ausschusses der Freundegesellschaft der Koreaner Kim Il-sung und Kim Jong-il in Weißrussland, der Leiter der kimilsungistisch-kimjongilistischen Studentengruppe in Bulgarien und der Vorsitzende des Antiimperialistischen Forums Deutschlands äußerten, diesmaliger Kernsprengkopf-Explosionstest habe klar bewiesen, dass die monopolistische Willkür und Herrschaft des US-Imperialismus und ihrer Lakaien voll und ganz zu Ende gekommen seien. Unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas sei die DVRK in einen mächtigen sozialistischen Staat verwandelt worden, der alle starke Feinde besiegen könne.